Okay. Oh mein Gott, wir sind gleich auf Sendung. Chris, wir sind gleich auf Sendung. Jetzt komm doch bitte her. Würdest du bitte einmal in deinem Leben pünktlich sein? Ah, Pünktlichkeit wird überbewertet. Ja, wie überbewertet? Die Sendung fängt gleich an. Die fängt nun mal einfach pünktlich an. Wie kann man nur so hohl sein? Wie kann ich nur so blöd gewesen sein, mit dir, ausgerechnet mit dir einen Vertrag zu unterschreiben? Ja, ja, Schnickschnack. Ja, wie Schnickschnack? Was soll denn das jetzt wieder? Ne, Schnickschnack ist doch der Name unserer neuen Sendung. Ach, tatsächlich? Ja, Webe. Schnickschnack, das Magazin der Metropolregion Nürnberg. Mit interessanten Themen und Persönlichkeiten. Da ist für jeden was dabei. Wir sind die Mitte. Von und mit Christian Hilgert. Und Andreas Webe. Viel Spaß. Ja, moin, moin, ist ja schön warm, gemütlich hier, liebe Freunde im Radio Z-Sendegebiet. Ich hab hier echt ein Glück, dass ich hier zufällig reingestolpert bin, ne? Hä, hey, Moment mal, da klopft's. Hey, da klopft's, ich mach mal auf, komm. Komm rein. Ja, Beckenbauer Franz, guten Abend. Bin ich hier richtig bei Schnickschnack? Ja, du bist goldrichtig, Mann. Keine Panik. Setz dich erstmal hin hier. Ja, was soll ich denn hier machen? Ich weiß auch nicht. Ich kann links wie rechts. Ich kann von vorne und von hinten. Ja, wer hat der Korn? Ja, also ich kann auch recht gut von vorn, von hinten. Von links und rechts geht's immer nicht so gut, ne? Aber es ist egal. Hock dich hin. Du warst doch Golfspieler, habe ich gehört, oder? Ja, ich bin hauptsächlich jetzt Golfspieler. Ja, du bist Witzeerzähler, gell? Ich bin der Fips Asmussen bist du, gell? Nee, ich bin, man nennt mich auch die wandelnde Karikatur. Ah ja, sicherlich. Ja. Chris Eis ist doch voll der Scheiß, was wir. Ja, ich würde mal sagen, einen wunderschönen guten Abend zu Schnickschnack. Das war das, was wir eigentlich sagen wollten. Ja, genau. Aber wir haben uns einfach, es hat uns übermannt. Es überkam uns es so. Es überkam uns, ja. Es überkam genau. uns. Also wir entschuldigen diesen Fauxpas. Ja. Ja, liebe Freunde, nochmal hallo. Und wir haben wieder eine Sendung für euch. Wir sind jetzt zum zweiten Mal schon am Start. Ja, also wir sind jetzt schon richtig alte Hasen. Wir sind quasi alte Säcke. Naja, wie dem auch sei. In unserer heutigen Sendung dreht sich alles um die Welt und die Welt dreht sich um uns. Oder, Chris? So sieht's mal aus. Wir haben Claudia und Michael Engelhardt heute bei uns. Also wir haben heute nur ein Thema, aber dafür ein sehr interessantes Thema. Und zwar haben die Claudia und der Michael, die haben praktisch alles verkauft und verklopft, haben sich ein Segelboot gekauft und werden und wollen mit diesem Segelboot die Welt umrunden. Ja. Sie sind jetzt ein Jahr unterwegs. Wie das alles angefangen hat und was sie bisher erlebt haben, das hört ihr heute bei uns bei Schnickschnack auf Radio Z 95,8. Ja, wobei wir jetzt beim ersten Thema wären. Und zwar haben wir zwei Gäste für euch, ein Ehepaar, das aus Gran Canaria zu uns gekommen ist. Die sind jetzt 14 Tage in Wendelstein und in Nürnberg und Umgebung. Ja, und die haben gesagt, wir verkaufen alles und reisen um die Welt. Viele Leute sagen das ja mal so in einer Bierlaune und so weiter, aber die haben es wirklich gemacht. Sie haben alles verkauft, haben sich ein Segelboot gekauft, obwohl sie noch gar keinen Bootsführerschein hatten zu der Zeit und haben alles aufgelöst. Und jetzt sind sie seit einem Jahr unterwegs und heute bei uns im Studio. Hallo Claudia, hallo Michael. Ja, auch von mir ein herzliches fränkisches Servusler. Ich habe gleich mal zum Einstieg eine Frage an euch und zwar, was ist eigentlich das genaue Ziel eurer Unternehmung? Also Ziel war ursprünglich eine Weltumrundung, ist es auch immer noch. Aber im Endeffekt würde ich inzwischen sagen, tatsächlich, ja, der Weg ist das Ziel. Also wir haben schon so viele Pläne gehabt und geändert und wann wir wo sein wollten und mussten und uns das eben eingebildet haben und haben schon so viele Routen und Ziele geändert. Aufgrund vom Wetter, aufgrund von Informationen, die wir von anderen Seglern haben und ja, im Endeffekt, wir wollen einmal rum. Welche Route das dann tatsächlich ergibt, das wissen wir, wenn wir rum sind. Wie weit seid ihr schon? Momentan. Prozentual. Noch nicht so sehr viel. So 7% grob. Nach einem Jahr ist doch ein ganz gutes Ergebnis. Ja, ich weiß nicht. Und wie ging es dann los? Wie war da die Eingewöhnungszeit? Weil ich meine, ihr seid ja dann fest auf dem Schiff gewesen. Wie war das am Anfang für euch? Und was war denn das erste Ziel dann? Also schwierig war am Anfang wirklich, nachdem wir beide direkt aus dem Beruf rausgerissen worden sind, erstmal das Runterkommen, das Langsame machen. Mhm. Und da haben wir wirklich 2 Monate gebraucht. Und dann haben wir, am Anfang sind wir wirklich bei jedem Wetter auch rausgefahren. Sei es jetzt ein Sturm, schlechtes Wetter, ein Wellengang war ziemlich stark teilweise und wir hatten richtig beschiffene Dörns teilweise. Und bis wir dann irgendwann mal gesagt haben, stopp, das haben wir uns nicht so vorgestellt, wir müssen uns einfach mal entschleunigen, wir fahren raus, wenn das Wetter passt, wenn Wind passt und ähnliches. Und ab da haben wir eigentlich wirklich sehr gute Turns gehabt und es hat auch richtig Spaß gemacht dann langsam. Und da habt ihr 2 Monate gebraucht, bis ihr da runtergekommen seid? Also bis wir so richtig runter waren vom Stress, würde ich sagen, haben wir eher ein halbes, dreiviertel Jahr gebraucht. Man glaubt es gar nicht, wie sehr man da so in dem Trott drin ist mit Terminen. Also allein, ja, normalerweise hier hat man Terminkalender voll, da macht man Montag dieses, Dienstag jenes und Mittwoch das. Und zwischendurch hat man noch einen Fulltime-Job und arbeitet und hat noch Freunde, die man zwischendurch mal sieht und telefoniert. Und dann klingelt noch das Handy, ständig kommen SMS, E-Mail und so weiter. Das haben wir alles nicht. Und dass man da erstmal rauskommt und sich einfach dran gewöhnt, dass man das nicht mehr hat. Wir haben seit Ende September kein Telefon mehr, beziehungsweise jetzt für die Zeit haben wir eins, aber sonst kein Telefon. E-Mail, Internet nur, wenn wir im Hafen sind und wenn wir es auch in der Marina mit inbegriffen haben. Ansonsten müssen wir halt in den Café gehen, ansonsten haben wir keins. Und ja, Freunde mal schnell anrufen ist unterwegs nicht, weil ohne Telefon geht es nicht und es würde auch irgendwie nicht so reinpassen. Und bis das alles mal so abgebaut ist, der Stress, bis man da einfach mal wirklich runterkommt und sich davon verabschiedet hat, es dauert eine Weile, aber es ist gut. Also das heißt, am Anfang das Problem ist eigentlich die freie Zeit, ne? die man zur Verfügung hat. Die freie Zeit und die fehlenden Termine und eben, dass man lernt, keine Termine zu haben, dass man lernt, wirklich sich nicht nach dem Kalender zu richten, sondern nach dem Wetter. Nach dem Wetter, ja. Das ist auch ganz gut. Wetter ist ein Hauptgesprächsthema unter Segeln und eben nicht ja, so klar. Als, ja, du, heute ist mal wieder warm oder so, sondern das ist wirklich Hauptgesprächsthema. Ja, wie sind die Aussichten, was hast du für eine Vorhersage und wie ist der Wind und Welle und was meinst du und kann man weiterfahren, kann man nicht und wow. Okay, das heißt, ihr habt quasi euer Hab und Gut verkauft, kann man das so sagen? Ja, wir sind ganz mutige Leute. Habt ihr irgendwas noch? Was habt ihr noch? Was ist das, was euch geblieben ist, sozusagen? Wir haben etliche Möbelstücke, wie unser Bett und ein paar Schränke und so weiter, die sind gleichmäßig auf Freunde verteilt, die sie jetzt in der Zeit nutzen und die wir dann halt irgendwann mal wieder einsammeln. Also wenn es noch okay ist. Freunde, die kein Bett besessen haben vorher. Ja, bei der, also wo unser Bett steht, da hat zum Beispiel die Tochter gerade ein größeres Bett gewollt. Okay, ja. Aber im Prinzip war das schon so eine Art und Weise, so loslassen auch. Ja. Das war schon im Kalkül drin quasi. Und wie habt ihr euch danach gefühlt, direkt nachdem ihr es verkauft habt? War das erstmal frei, einfach ja. Freier. Freier. Wir hatten vorher eine relativ große Wohnung. Also für 2 Personen sind 100 Quadratmeter recht groß. Und die haben wir schon mal ausgeräumt und haben da ganz viel verkauft, verschenkt, gespendet oder sonst irgendwie verteilt und das war schon mal richtig gut. Dann hat man noch eine Weile eine kleinere Wohnung und als wir die dann auch noch ausgeräumt haben und alles weg war, das war, also war sehr befreiend. Es war zwar zu der Zeit sehr stressig, weil man da halt mit Umzug aufs Boot und Wohnung auflösen und Boot noch fertig renovieren und Boot stand 700 Kilometer weiter und das war alles, ja, und noch ein bisschen arbeiten oder auch nicht. Und also ich war noch im Büro, Michel war schon hat eben schon nicht mehr gearbeitet und das war alles sehr stressig, aber es war richtig gut. Wie sieht es danach aus? Also was macht ihr danach? Seid ihr irgendwann fertig oder wollt ihr jetzt für immer? Keine Ahnung. Keine Ahnung, also ihr habt einfach gesagt, ohne Plan. Okay? Das ist das Beste, was wir machen können. Wir haben uns gesagt, wir machen echt einen Schlussstrich und damit wir keinen Kopf jetzt uns machen müssen, was ist zu Hause, irgendwie in der Mietwohnung oder irgendwas noch gehabt hätten, haben wir gesagt, wird alles verkauft, alles weg. Und wenn wir hier wieder zurückkommen, machen wir einen Neustart. Wie auch immer, was wir dann machen, wer weiß heutzutage, was in 10 Jahren los ist, bei einem selber und so. Und deswegen dachten wir uns im Vorfeld, nee, das befreit uns. Wir haben keinen, keinerlei Druck. Wir können fahren, wohin wir wollen, wir können fahren, wann wir wollen und ähnlich und können zurückkommen, wann wir wollen. Erleichtert das Internet jetzt zwecks Familie und Freunde? Also früher war ja das hochkompliziert, wenn du das vor 30 Jahren oder was gemacht hast. Dann hast du ja bloß Brieftauben zucht, noch gehabt. Weber, kein schlechter Gedanke. Ne? Und ja, aber heute mit Facebook und Internet und so weiter, wo man ja, wir waren ja auch in Kontakt jetzt in dem Jahr ab und zu mal. Ne? Also sind die Freunde zwar weg, aber sie sind ja trotzdem da. Sie sind nicht wirklich weg. Ja. Also so ein bisschen weg, ja, aber nicht so ganz. Und wenn man ehrlich ist, wir haben eine ganze Menge Freunde und wir haben auch, wie wir da waren, nicht alle ständig gesehen. Und man sieht ja manche auch nur ein, zwei Mal im Jahr. Und wir haben jetzt in den zwei Wochen ganz viele gesehen, die wir vorher auch nicht ständig gesehen haben. Also mit denen wir jetzt aber über Facebook oder über Skype durchaus in Kontakt sind. Mhm. Also das hilft viel. Und früher, weil du gesagt hast, vor 30 Jahren, da war es tatsächlich so, dass gelegentlich Segler dann Frachtern Briefe mitgegeben haben, die dann eben eher an Land waren und die abgegeben haben. Also sowas ist jetzt nicht mehr nötig. Seht ihr das, was ihr gerade macht, seht ihr das mehr so als wirklich, wir wollen das jetzt wirklich, damit wir quasi rauskommen, damit wir unseren Traum verwirklichen können? Oder ist da immer noch so ein bisschen so ein Urlaubsaspekt vielleicht dabei? Habt ihr vor, besonders viel zu sehen? Oder ist es mehr die weg, raus, alles loslassen? Was ist da mehr eure Motivation? Also ein Urlaubaspekt war eigentlich nie dabei. Uns war von vornherein klar und bewusst, dass es einfach eine Lebensumstellung ist. Mhm. Eine komplette. Und mit der Idee und ohne irgendwelche Erwartungen sind wir eigentlich los. Und das ist das Beste, was wir machen konnten. Wir sind in Länder gekommen, wo wir davor gewarnt worden sind, von vielen, von Seglern, von den Medien oder Ähnliches, zum Beispiel Marokko. In einem Land. Ja, okay. zum Beispiel Marokko, und da sind wir reingekommen und sind wunderbar empfangen worden. Wir waren da ein Vierteljahr, haben viele nette Leute kennengelernt, viele Einheimische, haben das Land gesehen, was absolut sehenswert ist. Und solche Erlebnisse, die kann man nicht erreichen, wenn man es im Vorfeld sagt, okay, ich bleibe jetzt einen Tag da, ich bleibe eine Woche da und da. Man muss einfach sich treiben lassen. Man muss schauen, wo es einem längsten gefällt, dort bleibst du einfach. Von der Fahrt her, was waren jetzt da, oder wie lange fährt man da, oder wie lange segelt ihr, sagen wir mal so? Was war denn da das längste Stück? Wie darf man sich das vorstellen? Also das längste Stück war von Marokko, also von Rabat aus bis auf die Kanaren, bis La Graciosa, das ist eine kleine Insel nördlich von Lanzarote, da waren wir 4 Tage unterwegs. 4 Tage auf dem Meer? Ja. Okay, und was macht man dann da so? Was treibt dann da so? Also das würde mich jetzt mal interessieren. Macht er auf der Reding Nordic Walking oder ich weiß ja nicht, was man lest ihr oder ist man da so mit dem Segeln beschäftigt dann im ganzen Tag? Also wie ist das nachts zum Beispiel dann? Mit Segeln hat man eigentlich relativ wenig zu tun, wenn der Wind konstant bleibt. Mhm. Dann setzt man einmal die Segel und stellt den Autopiloten ein und dann ist das Thema erledigt, bis sich der Wind das nächste Mal dreht. Okay. Oder bis sich das Wetter ändert oder bis man den Kurs ändern muss. Was man aber auf der Strecke von Rabat nach auf die Kanaren einmal machen mussten. Also da war jetzt nicht so viel Action. Wetterbedingt oder welchem Wind? Wegen am Kurs. Also wir mussten einfach erst ein Stück westlich fahren, bevor wir weiter südlich konnten, weil wir sonst auf Land getroffen wären. Aha. Also. Okay. Und sonst, was macht man den ganzen Tag? Wellen gucken, Delfine gucken, Schildkröte haben wir gesehen unterwegs, lesen, nachts die Sterne gucken, einer versucht zu schlafen normalerweise. Ab und zu mal ein paar Worte wechseln. Aha, ja, okay. Kommt auch vor. Ah, ja. Was essen, was trinken. Angelt ihr dann oder wie macht ihr das? Angelst du jetzt? Von Beginn an. Ja. Erfolgreich oder? Ist relativ. Was man Erfolg sieht. Also das meiste. Das meiste habe ich ein bisschen rausgezogen, weil wirklich Seegras, war Plastiksäcke, okay. Plastiktüten. Was man ja essen kann, ne? Glaube ich. Wir haben es nicht versucht. Ja, man kann sich ja so einen Shake draus machen. Heute gibt es wieder, ja? Gibt's wieder so gemixt, gemischt und so ein bisschen okay. Gern lassen und dann wirkt es wie irgendwelchen starker Alkohol oder so. Oder? Haben oder? Wir nicht probiert. Ja, und so, also jetzt, aber du hast schon mal jetzt einen Fisch gefangen, oder? Also. Ja, sagen wir mal so, ich habe bisher 3 Fische gefangen. Das war allerdings mit einer kleinen Angel, nicht mit der Schleppangel. Okay. Was heißt mit einer Angelschnur quasi und einem Haken unten dran. Den ersten, den konnten wir auch ganz gut essen, das war so ein 320 Gramm Fisch, was wir rausholten. Das war so ein kleiner Barsch. Ja. Der zweite war so 1,5 Kilo Teil. Das in Marinas schwimmen immer so Fische rum, die die Reste, was aus dem Boden rauskommt, quasi gerne zu sich nehmen. Mhm. Und wir haben so ein großes Teil quasi an Bord gehievt und er hat gestunken wie sonst was. Also haben wir den Haken wieder raus und wieder reingeworfen. Er hat noch gelebt. Er hat noch gelebt, ja. Okay. Ist weggeschwommen. Und der dritte. Er war praktisch schon verwest, hat aber nur innerlich verwest. Ja, der ernährt sich von dem, was aus dem Klo, aus dem Spülbecken und so weiter rauskommt. Und dann Boote haben ja unter Wasser einen speziellen Anstrich, dass möglichst wenig Bewuchs dran ist. Die knabbern da dran rum. Und das sind alles Dinge, die sich dann natürlich auch im Fleisch absetzen und die man eigentlich nicht essen will. Okay. Jetzt auf hoher See hast du dann praktisch wenig gefangen? Nix. Also den besagten Seegras und Plastiksachen. Und was denkst du, woran liegt es? Also, um an Fisch. Am Fisch anbeißen. Die sind zu schlau, die wissen, dass sie da nicht anbeißen dürfen. Okay. Aber ich meine, ihr habt ja. Keine Fische mehr im Meer, ganz einfach. Alle leer gefischt. Nee, nicht ganz. Andere haben den Erfolg. Ich habe keine Ahnung, was liegt. Wir tauschen uns ja untereinander aus. Haben die dir ein paar Tipps geben oder was? Ja, schon. Das ist auch ein Punkt, was wir erlebt haben, seitdem wir unterwegs sind. Ja? Unserem Blog lesen relativ regelmäßig viele Leute, wo wir eigentlich nicht kennen. Mhm. Und irgendwann, nachdem wir gleich zum dritten Mal vierten Mal über unseren Angelmisserfolg geschrieben haben, hat uns ein, wo kam der her? Nürnberg? Also Nürnberger Gegend jedenfalls, aus Bleifeld, einer angeschrieben mit einer ellenlangen E-Mail mit Angeltipps und Ähnliches mit dabei, die ich das mal so und so probieren soll. Jetzt habe ich es leider noch nicht ganz geschafft, aber das wird das nächste Mal auf diese Art umzusetzen sein. Und wenn ihr dann wieder leer ausgegangen seid, was gibt es denn dann so zu essen? Was isst man da so auf hoher See? Ich meine, seid ihr längere Zeit wirklich unterwegs, dann braucht ihr auch irgendwelche Vorräte oder sowas? Ja, also die längste Strecke war, wie gesagt, die 4 Tage. Ja. Ja, da besorgt man halt einfach ein bisschen Gemüse oder Dosenfutter im Notfall und schaut, also für die Strecke haben wir jetzt auch geguckt, dass wir genug Brot an Bord haben. Ansonsten können wir selber backen und das im Endeffekt ganz normale Küche, so wie hier auch. Okay. Also nur, dass wir halt unterwegs nicht einkaufen können. Aber sonst alles. Da geht er erschrecken, wenn da auf einmal so ein Versorgungsschiff nebenan auftaucht. Frisches Obst und Gemüse. Ja. Wir gucken auch, wenn wir gucken auch, wenn wir in Ländern sind, dass wir einfach essen, was in dem Land einfach typisch ist. Also in Marokko die Tagine zum Beispiel und relativ viel Couscous, da haben wir uns auch einen ganz guten Vorrat mitgenommen. Und ja, Spanien, Tapas, da gibt es auch ganz viele, die man selber machen kann, sehr einfach. Und ja, du hast ja ein paar Sachen gepostet, ne? Also hat recht lecker ausgeschaut. Mhm, selbst so in Franken, gemacht. Muss ich sagen, also recht lecker, ne? Hast Hunger gekriegt, gell? Ja. So was können wir auch machen, bloß mit Schäufele. Ja, habt ihr schon mal, esst ihr dann Fränkisch auch mal ab und zu? Oder habt ihr da irgendwie, gibt es da irgendwas Artverwandtes, sag ich mal? Marokkanisches. Zu Schäufele nicht wirklich. Ja, Marokko ist schwierig, da gibt es kein Schweinefleisch. Ja, aber so in Spanien oder so? Oder? Portugal haben wir uns zum Beispiel mal Sauerbraten und Rouladen gemacht. Okay. Mhm. Das Fleisch ist genial und die haben günstiges Rindfleisch, schmeckt super. Ja. Und wenn man das dementsprechend ein bisschen umbaut, dann schmeckt es wunderbar. Kurz und mit einem Klosteig, der von meinen Eltern per Post gekommen ist, kombiniert. Verfeinert sozusagen. Wie muss man sich jetzt das vorstellen? Also interessiert mich jetzt persönlich, was oder wie viel Geld braucht man da zum Beispiel im Monat, dass ihr auskommt? Es ist ganz unterschiedlich. Also gut, Michael, muss man dazu sagen, ist ja nicht so ein guter Angler, ne? Ja. Da habe ich schon viel vom Essen. Bis wir davon leben können, so. Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ich hoffe nicht so lang. Nee, aber also der Hauptteil sind bisher leider die Marinas. Die waren bis Frankreich ein deutlich größerer Teil. Das jetzt auf dem Kanaren ist es deutlich günstiger. Und sonst. Ja, was muss man sich da monatlich so vorstellen? Jetzt, was hat man da so für Lebenshaltungskosten, wenn man mit dem Segelboot unterwegs ist? Also, wenn man von Marinakosten so von 140 bis 300 Euro ausgeht im Monat und dann noch Lebenserhaltungskosten, was im Normalfall oder was immer günstiger ist als in Deutschland. Mhm. Und kann man vielleicht nochmal 400 draufrechnen, also so in dem Bereich wird es dann ungefähr liegen. So 700, 800 Euro oder was? So im ungefähr. Drehraum, ja. Ja. Okay. Und das zehrt ihr quasi von dem, was ihr Von gespartem kriegt ihr es rein mit dem Design oder nicht? Nee, das nicht. Aber die grafischen Arbeiten, die, wie soll ich sagen, die tun das natürlich alles ein bisschen auflockern. Wir haben Erspartes dabei, wir haben einen ganz guten Grundstock und alles, was zusätzlich reinkommt, das kann unsere Reise verlängern, was bloß von Vorteil ist. Ja, wobei allerdings insgesamt, also nach den Kosten, das fragen wir uns dann eben auch endlich, ja, und wie finanziert ihr das? Da hat man dann immer so die Kosten, die man hier hat vor Augen, so Handyvertrag, Telefon und man hat ein Auto, man hat Miete, Versicherungen, man hat Miete, man hat, ich weiß nicht, was alles an Nebenkosten. Da haben wir eher wenig, also es sind, wir haben keine Miete, wir haben kein Auto, wir haben kein Handy. Internet ist... ja, Marina oder in irgendeinem Internetcafé oder man setzt sich dann halt auch zu einem Glas Wein in eine Bar, die freies Internet hat. Also die Nebenkosten sind deutlich geringer. Beim letzten Mal habe ich euch gefragt, wie ihr das finanziert und so weiter und du hast dann gesagt, du arbeitest dann auch auf dem Schiff. Ist das so oder? Das ist so und das ist auch ganz gut so. Sobald ich ein Internet habe, also Internetanschluss, ist das eigentlich völlig problemlos. Ich kann dir die Sachen offline alle herstellen. Und das heißt jetzt irgendwie grafische Produkte oder auch Webseiten und so. Und wenn wir dann Netz haben, dann kann ich das hochstellen. Okay. Und das geht eigentlich relativ gut. Gut. Und was macht auch Spaß nach einer gewissen Entspannung, das mal wieder zu machen. Was machst du genau? Ich bin Grafiker und kann alle grafischen Sachen quasi von unterwegs machen. Wenn ich die da vom Kunden quasi Dateien freigegeben habe, schicke ich sie an die Druckerei und das fertige Produkt kommt dann direkt zu ihm. Und wir brauchen es nicht zu sehen, das geht so. Was bremst denn du, Eierheiner? Das war doch nur geht! Runter vom Zebrastreifen mit einem G-frei! Walter Neistige. Nürnbergs Taxifahrer Nummer 1 erklärt euch die Welt. Immer am ersten Freitag im Monat. Live auf Radio Z 95,8. Heute, Walter geht auf Reisen. Ja, hallo. Ich wollte fragen, ob sie eventuell frei sind. Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder, aber der Charlie da hinten, 3 Auto weiter, der ist, glaube ich, nur Single, wenn's da was zoomt. Ach, Papalapap, ich suche eine Mitfahrgelegenheit. Ach so, ob mein Auto frei ist. Ach so, da steigen sie halt ein. Ja, vielen, sehr freundlich, sehr freundlich. Wo wollen Sie denn überhaupt hin? Ja, also, ich habe einen Urlaub vor, ich würde gerne fliegen und dazu würde ich gern zum Nürnberger Flughafen gefahren werden. Zum Nürnberger Flughafen, so. Bevorzugen Sie die kurze oder die lange Route? Fahren Sie gern Taxi oder nicht so gern? Wie schaut es mit dem Geldbeutel aus? Ist der wegen dicke, wegen dünne? Naja, also, ich würde mal sagen, mitteldick. Mitteldick. Naja, dann nehmen wir halt zur mittleren Route. Jetzt hocken Sie ihn einmal rein, Ihren Koffer, schmeißen Sie mal hinten rein, ich mache ihn auf, ne? Ja. Mann, das wird schon wieder so eine Seite, da bleibt ja gar nichts erspart. Also jetzt, das Gepäck ist verstaut. So, gut, dann kann es ja losgehen, ne? Ja. So, eine Reise wollen Sie machen. Sieh, ich kann Ihnen sagen, ne? Komm, ich letztes Jahr haben, ne? Sagt meine Frau, die Barbara, die sagt, die, wir könnten einmal verreisen. Dann sag ich, naja, wohin gehen wir? In Bayerischer Wald? Oder vielleicht noch in die Oberpfalz oder was, ne? Dann sagt sie, nee, sie will nach Ägypten, ne? Sag ich, was willst du in Ägypten, ne? In Ägypten, stellen Sie sich das einmal vor, ne? Sag ich, willst du am Fachierplatz oder was? Willst du da demonstrieren oder was? Ja, aber Ihre Frau Gattin hat ja bestimmt nur gutes. Jetzt lassen Sie mich mal ausreden. Auf jeden Fall, ne? Steigen wir aus dem Flugzeug aus und haben so in den Hotel eingecheckt. Ne, mit der Busfahrt war schon eine Tour, kann ich Ihnen sagen. Ne? Also furchtbar. Und kein Wort verstanden. Auf jeden Fall sind wir dann aus dem Zimmer raus, wo wir eingecheckt haben. Ne? Und dann sind wir zu dem Buffet gekommen. Ne? Also ich sage Ihnen, das Buffet. Also 20 Meter lang und 3 Meter breit. Ne? Ja, so ein Buffet ist doch etwas Schönes. Dort werden dann bestimmt auch typisch ägyptische Speisen gereicht. Ich habe davon Halloumi und Falafel gehört. Sie haben jetzt einmal Sendepause. Auf jeden Fall kommen wir zu dem Buffet, ne? Und dann frage ich die ägyptische Servicekraft, ne, so, wo ist denn da ein Schäuferle, ne? Weil ich meine, das war ja so lang und so breit, ne? Da braucht man ein bisschen Hilfe, ne? So, wo ist denn ein Schäuferle, ne? Dann sagt ihr nichts verstehen, ne? So, ich drei im Bäckle, habt ihr die da? Wo sind die drei im Bäckle? Nix verstehen, nix da, ne? Und habe ich gesagt, na, habt ihr wenigstens einen Pressack oder irgendwas, ne? Weißt schon, so kalte fränkische Gerichte, einen Karpfen, ne? Nix da gehabt, ne? Ja, aber im Nil könnte doch durchaus eines dieser quirligen... Ja, im Nil, da schwimmen wir doch Karpfen rum. Wo denken Sie denn hin? Auf jeden Fall, na, sind wir zu unserem Tisch da gekommen, ne? Und da war so ein Ehepaar aus Hamburg, war da dort geguckt, ne? Und auf jeden Fall, sie müssen unbedingt einmal die Muscheln probieren, ne? Noch nie sowas gefressen, ne? Muscheln. Und dann die Barbara auch als drauf, ne? Ja, warte, probier halt einmal die Muscheln, ne? Ja, Muscheln. Haben die Ägypter nicht auch so einen Muschelgott? Was, ein Muschelgott? Ja, ein Muschelgott. Die beten doch immer so eigenartige Geschöpfe an. Sind Sie angetrunken? Brauchen Sie eine Düde? Nein. Aber etwas schlecht ist mir von Ihrem Fahrstil dann doch. Auf jeden Fall, ne? Habe ich dann die Muscheln probiert, ne? Und dann ist es losgegangen, ne? Nachts, wo wir im Bett liegen, da sagte die Barbara zu mir, du... Mann, Walter, ist das romantisch, hat's gesagt, ey Barbara, ne? Hörst du das Rauschen des Meeres? Na, sag ich, Barbara, da, das Fenster ist weit zu, ne? Das ist nicht das Rauschen des Meeres, das ist mein Magen-Darm-Trakt, ne? Ich kann ihn singen und dann ist das losgegangen, ne? Also, ihr wisst schon, ich hab dann so richtig... Diarrhö, Sie meinten Diarrhö, Sie hatten Diarrhö. Was? Na, Geschmarri, die Scheißerei hab ich gekriegt, kann ich Ihnen sagen, da. Ja, meinte ich ja, Ruhe, Diarrhö, was man eben so hat. Auf jeden Fall, ne, am nächsten Tag in die Apotheke, nein, ne. Dann komm ich da reingelaufen, dann sagt die ägyptische Apothekenservicekraft, ne, du krank? Dann denke ich mir, hör ich einmal, kennt ihr mich oder was? Woher weiß denn der, dass ich Deutscher bin, ne? Ich war ganz normal anzogen, ein T-Shirt, kurze Hosen, Sandalen und weiße Kniestrümpfe, ne. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, hab so nach unten gezeigt, ne, wissen Sie schon, so in die... untere Bauchgegend, ne? Und dann hat er mir ein paar Tabletten mitgegeben, ne? Einmal drei, hat er gesagt. Also wahrscheinlich hat er gemeint dreimal eins. Auf jeden Fall habe ich dreimal eins genommen, ne? Und sind Ihre ekelhaften Beschwerden dann verschwunden? 14 Tage lang habe ich das mit mir rumgeschleift, ne? Aber mein Prostata-Beschwerden, die waren auf einmal weg, ne? Ja, aber das ist doch dann auch etwas Schönes. So, wir sind da, ne? 16,10 Euro, die Masten geben 20. Ja, also hier, hab ich... Da ist ja noch ein 20. Ja, nur wenn Sie meinen. So, gute Reise, wo soll es denn hingehen? Ja, also ich werde nach, Ägypten fliegen. Nach Ägypten? Oh wehle. Ach, unser Walter. Ist er nicht putzig, wie er da in seinem kleinen, gelben, leuchtenden Taxi in die Schwärze der Nacht fährt? Aber lassen wir das sinnieren. Ja, genau, Weber. Jetzt lassen wir mal das sinnieren, weil wir haben doch noch Gäste da. Michel, sag einmal, was war denn eigentlich auf der Reise dein schönstes Erlebnis? Meines, man war in Marokko gewesen. Ich hatte Zahnschmerzen und habe mir von der deutschen Botschaft eine Adresse von einem deutschen Zahnarzt geben lassen. Und da ist jemand hingegangen, das war eine Marokkanerin, die sehr gut Deutsch sprach, die aber auch in Deutschland auch gelebt hat. Und hat mich dann behandelt, wir haben uns sehr gut verstanden eigentlich, wir haben sie aufs Boot eingeladen. Die kam mit ihren drei Kindern aufs Boot, ich bin mit den Kindern auch in der Marina mit Schlauchboot hochgefahren. Die haben uns zu sich eingeladen in die nach Hause, haben uns typisch marokkanisches Essen serviert. Und haben uns sehr gut unterhalten und verstanden. Und diese Gastfreundlichkeit, die ist das, was mich da absolut fasziniert hat. Die verfolgen uns auch noch weiterhin, schreiben uns weiterhin E-Mails und so. Und das sind so die Zufälle, aber das ist ganz einfach fantastisch. Und das hat mich zutiefst beeindruckt, ja. Mhm. Und Claudia, dich? Da gibt es nicht ein Spezielles. Also was grandios ist, das ist überall, wo wir sind, haben wir nur freundliche Menschen bisher erlebt. Wir haben... Das ist unfassbar, wie hilfsbereit Menschen unterwegs sind. Das war aber auch tatsächlich in Marokko ganz besonders ausgeprägt, aber auch sonst. Alle versuchen zu helfen, die Segler untereinander, wenn man sich trifft, versucht jeder dem anderen zu helfen. unterwegs Delfine. Also ich könnte mich stundenlang hinsetzen und zugucken, wenn die Delfine ums Boot spielen und springen und wenn man sie teilweise schon von Ferne sieht und die einfach nur aus Lust am Leben durchs Wasser springen und ihre Pirouetten drehen, das ist grandios. Hm. Gibt es da viel oder was sind das für Leute, die man da trifft? Und was für ein Alter sind die? Was machen die genau? Erzähl doch mal. Falls es die gibt. Ja. Man trifft relativ viele, das ist relativ halt. Seitdem wir losgefahren sind, haben wir viele Bekanntschaften geschlossen, internationale vor allem auch, von Engländern, von Niederländern, Franzosen und Österreichern. Man glaubt es gar nicht. Schweizern und so. Ja, und ganz unterschiedlich. Man trifft sich an verschiedenen Orten, tauscht Informationen aus, tauscht ja E-Mail-Adressen, Webadressen aus und verfolgt sich dann gegenseitig auch und weiß ja immer, wo der andere ist und dann trifft man sich da wieder und dann auf der Insel wieder oder so. Und das ist halt auch ganz interessant. Und ist richtig schön auch einfach international dazu kommunizieren, ebenso mit allen möglichen Sprachen. Es kann dann nicht jeder Englisch oder nicht jeder Deutsch oder unser Holländisch ist ziemlich schlecht. Die Holländer können Gott sei Dank alle Deutsch. Mhm. Und, die verstehst du auch wegen, ne? Also das ist ja nicht so, dass die, Holländisch reden, kriegst du aber Brocken mit. Ja, also mit der Zeit kann man sich reinhören. Also es ist dann schon ein bisschen einfacher. Und ja, irgendwie versucht jeder dann aber irgendwie den anderen zu verstehen und jeder versucht irgendwie Brocken so zu formulieren, dass der andere hinkriegt oder mit Händen und Füßen und irgendwie funktioniert es, weil einfach jeder irgendwie mit dem anderen kommunizieren will und dadurch klappt es. Ja, ich finde es ja immer, also wenn man denkt, was da für, ja im Vorfeld immer, wie jetzt zum Beispiel beim Fußball, was da für Abneigung gibt teilweise, ne? Das hast du ja im normalen Leben eigentlich gar nicht. Vorurteile. Also dass da so Vorurteile gibt, gegen Holländer oder das ist der Kuckuck was, ne? Franzosen, Österreicher. Also ich glaube, gerade bei den Holländern, die so Vorurteile haben, die wissen gar nicht, wie ähnlich die Holländer den Deutschen sind. Das ist sehr ähnlich. Okay. Ja, dann kriegt man natürlich auch ab und zu mal gesagt, zum Beispiel von Engländern, dass sie ja sehr ähnlich sind, vor allem mit Kochrezepten und mit Kochen und Gerichten. Da sagen wir mal so, da sind die Vorurteile berechtigt. Da haben wir dann so unsere Zweifel. Ja, die Engländer stehen auch zu spät auf, ne? Also die müssen halt nur lernen, dass sie ihre Handtücher dann auf die Liegen legen, ne? Früher mal halt der Sechser. Jetzt wissen wir also, was du im Urlaub machst. Nee. Ja, er beobachtet Engländer und schreibt auf, was sie falsch machen. Und daraus speist er dann seine Vorurteile. Ich denke mir dann, vielleicht kannst du es für eine Sendung irgendwann einmal brauchen, ne? Dann notiert man sich das. Ja, Chris mit so einem Handtuch auf der Linie und so einem Block, wo alle Stimmen aufschreiben. Und sich dann nur Vorurteile beschweren. Und dann so, nee, Weber wirst du nie erleben, ja, dass ich sowas machen werde. Nee, im Traum nicht. Ja, das glaube ich nicht. Weil, ja. Jetzt hätten wir das mal geklärt. Also, was wir zum Thema Vorurteile gelernt haben, das war auch gerade in Marokko, wo uns ja viele gesagt haben, oh, und da ist es gefährlich und als Frau, du darfst nicht allein reisen und du kannst nicht allein auf die Straße und du brauchst ein Kopftuch immer und alle wollen sie backschisch und dann wird man überall noch ja, bebettelt und alle wollen nur Geld und es stimmt einfach nichts davon. Also es ist nicht wahr und Vorurteile muss man einfach, wenn man welche hat, sollte man zwischendurch mal überlegen. Also man sollte versuchen, sie zu bestätigen oder dann auch einfach revidieren. Ja, wenn man jetzt so international ist wie ihr, ne, wie deutsch ist man denn dann eigentlich noch? Ein Deutscher ist eigentlich bekannt für seine Pünktlichkeit, Genauigkeit und Ähnliches und so weiter. Ja. Und wenn du unterwegs bist, das geht einfach nicht. Nach Zeit kannst du einfach nicht segeln, das funktioniert nicht. Genauigkeit, wenn man unterwegs ist, muss man immer was reparieren. Und wenn das halt nicht fertig ist oder wenn es nicht ist und man segelt trotzdem los, dann macht man es halt in der nächsten Marine oder in der nächsten Gelegenheit. Und ich denke, das unterscheidet uns mittlerweile auch so ein bisschen täuschend. Der Spanier hat ein schönes Wort dafür, das nennt sich Tranquilo. Mhm. Immer langsam. Immer langsam. Es wird schon. Ja. Oder wenn man irgendwas braucht, das gibt es dann Manana. Manana ist ein sehr... Ja, bis morgen, ne? Oder? Morgen. Ja, genau. Okay. Würdet ihr sagen, dass in die anderen Länder, dass es da mehr ums Leben geht und nicht so um dieses Geld verdienen und ja, den Stress, den wir da haben, Karriere, was der Kuckuck was alles? Was ist auch ein Vorurteil das? Jetzt. Was? Das ist jetzt auch ein Vorurteil. Das ist, muss kein Vorurteil sein. Also ich glaube nicht, dass das ein Vorteil ist, weil der Deutsche ist ja, der geht auf seine Arbeit, schaut, dass er da immer Top-Leistungen abruft, dann geht's viel, es geht viel um Geld. Ich weiß nicht, ich frage, das ist die Frage. Okay. Das ist einfach die Frage, ja, okay. Wie ihr das seht. Also rein vom Leben in den Ländern haben wir in Frankreich und Holland und Belgien nicht so wirklich viel mitbekommen, weil wir da einfach zu schnell durch waren. Aber so für Portugal, Marokko, Kanaren würde ich sagen, ja, die leben mehr. Die leben stressfreier und glücklicher, würde ich mal sagen. Macht sich der Deutsche seinen Stress selber? Unbedingt. Ja. Okay. Und war zum Beispiel, waren Sparpakete oder sonst irgendwas ein Thema? Sparpaket? Ja, Portugal zum Beispiel war da ja. Ne? Nee. Überhaupt nicht. Ne? Marokko wird Sparpaket ja weniger ein Thema sein. Ne? Viele haben von der Merkel vorgeschwärmt. Ja? Ja. Naja. Ihr seid glücklich, dass ihr die Frau Merkel habt und ähnliches und das hat uns schon ein bisschen überrascht, aber. Ja, dass wir glücklich sind, dass wir die Merkel haben. Das hat Portugal auch gesagt. Nee, in Portugal, wir waren in Lissabon, wie Merkel, so. Oder wir waren schon ein Zweiter, wie Merkel in Lissabon war und da war die Stimmung nicht so pro. Okay, spannend in Portugal. Also ihr seid überzeugt davon, dass das der richtige Schritt war? Für uns, ja. Also ihr habt jetzt nicht irgendwie Zweifel oder sonst irgendwas gehabt in der Zeit, es war, ja. Nö, das nicht. Uneingeschränkt weiterempfehlen, denke ich, ist schwierig, weil jeder Mensch ein anderer Typ ist. Jeder Mensch hat andere Träume, andere Ideen. Was wir uneingeschränkt weiterempfehlen können, ist, wenn einer einen Traum hat, mit seinem Leben oder mit irgendwas unzufrieden ist und eine Idee hat, wie er das ändern will oder wie er das ändern könnte, dann soll er es tun. Mhm. Nicht rumreden tun. Genau. Starke Worte. Ja, das ist so. Also es fasziniert mich und ich habe es ja in der letzten Sendung, in der du leider nicht dabei warst, gewesen. Habe ich es ja schon gesagt. War ich finde es auf der Welt. Doch. So lange mache ich noch keine Ahnung. Jetzt hast du mich ganz aus dem Konzept gebracht da. Du hast in der letzten Sendung gesprochen. Ja genau, da habe ich ja schon gesagt, dass ich das unheimlich mutig finde, weil Ideen zu haben oder jetzt sagen wir mal unzufrieden zu sein, Ideen zu haben oder über etwas nachzudenken, das ist ja die eine Sache, das zu machen ist dann die andere. Richtig. Ne? Ja, aber das ist schon ein Riesenunterschied. Unzufrieden sind ganz viele und die denken sich, und das ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlimm, aber es überlegen sich ganz, ganz wenige, das ist toll, okay, dazu muss ich vielleicht ein Opfer bringen, wobei jetzt für uns das Opfer vielleicht war, die Wohnung aufzugeben, unsere Freunde zurückzulassen, Familie zurückzulassen. Das ist tatsächlich ein Opfer, aber eben so Dinge wie unseren Besitzstand zu reduzieren, das war kein Opfer. Ja, ich hoffe natürlich, ihr kommt nochmal, ne? Also wenn ihr dann einmal wieder im Lande seid, gerne, dass ihr nochmal vorbeikommt. Gerne. Ist immer wieder interessant mit euch. Immer wieder Spaß mit euch. Die Homepage ist. Das kannst du nochmal alles schön, damit man das so schön. Ja. Verstehst du? Stell dir vor, es ist zu Ende des Interviews. Und, und der Homepage ist www.überdiemeere.de, jeweils mit Minus dazwischen. Und ihr schreibt Blog. Wir schreiben Blog und wir tun regelmäßig oder versuchen regelmäßig reinzuschreiben, was wir erleben. Wenn wir unterwegs sind, genauso Positionsmeldungen und was wir unterwegs sehen, wenn wir auf See sind. Und alles, was Leute interessiert. Und wir haben auch auf Facebook eine Seite. Da kommen dann auch nochmal Bilder rein, bisschen Texte und ja, eben die Informationen, so was wir so tun. Und wer Fragen hat, kann uns gerne eine Mail schreiben. Genau. Oder Anleitung zum Angeln. Sowas. Ist immer gerne gesehen, wenn solche Informationen kommen. Sehr schön. Wir machen jetzt Fotos. Wir machen irgendwas für die Homepage. Halt? Ja. Was? Ach nee, passt. Das müssen wir machen. Machen. Alles gut. Ja. Also pass auf, jetzt haben wir uns schon bedankt. Wir bedanken uns für das Gespräch. Also schön, dass ihr da wart. Gerne wieder. Sehr gerne. Ja, wir werden das auch weiterhin über. Gerne wieder. Wir werden es auch weiterhin über eure Homepage verfolgen, was ihr alles treibt und macht. Ja? Informieren uns weiter fleißig und herzlichen Dank euch zwei. Vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen, wir waren gern da. Okay. Ja, Andreas. Ja, Chris. Was gibt's denn so im August? Erzähl mal, was machst denn du? Ich bin total neben der Kappe. Ja, das ist, erzähl mal etwas Neues, oder? Total neben was der machst Kappe. Du denn? Ja, ich gehe zum Beispiel, am 4. gehe ich auf CSD, der ist da in Nürnberg. Und dann werde ich wahrscheinlich, ja, wir müssen ja auch noch Fotos machen für die Facebook-Seite. Ach ja, richtig, unsere Facebook-Seite. Vergesst nicht unsere Facebook-Seite. Nein, um Gottes Willen. facebook.com/schnickschnack mit Doppel-G jeweils. Doppeltes Doppel-G quasi, gell? Das ist nämlich ein fränkisches Schnickschnack. Ja. Genau. Ja, und dann sind wir im September wieder für euch da mit einer neuen Sendung. Ne? Ja. Ja. Wie immer, erster Freitag im Monat, wisst ihr Bescheid. Weiß er Bescheid, ne? Weiß Bescheid, Alter. 18 Uhr bis 19 Uhr. Genau. Nichts anderes machen, kannst du knicken, ne? Schnickschnack hören. Haben wir uns eigentlich schon bei unseren Zuhörern bedankt? Nein, Andreas. Das sind doch die besten Zuhörer. Die allerbesten. Die schönsten. Die allerschönsten. Es ist wie, wenn ihr diese Sendung konsumiert vor euren Radiogeräten. Ihr inhaliert die Sendung. Ihr macht uns glücklich. Es ist fast wie ein Jungbrunnen, in den ihr fallt, auf den ihr dann eines Tages gesundet und wie ein neuer Mensch auftauchen ihr werdet. Ihr seid die Welt für uns. Und morgen dann aufersteigt in neue Sphären, wie ein Phönix aus der Asche werdet ihr quasi, nur durch die Sendung natürlich, werdet ihr wiedergeboren, zu einer neuen Spezies auferstehen, nur durch unsere Sendung. Wir lieben euch. Ach, Andreas. Ach, Chris. Was für eine harmonische Sendung das doch wieder war. Und wir sind uns kaum in die Haare gekommen. Nee, überhaupt nicht, ne? Gar nicht. Was magst du denn? Naja, ich würde diesen Anlass der zweiten Sendung gerne mit einer Prise Schnupftabak feiern. Tu mal her. Feiern. Tu mal Moment, her. Moment, Moment. Ich nehme mir mal eine Nase. Weber, tu mal das Ding her da. Bist du so. Oh, ist das gut. Ah, oh, diese Luft. Bist du vor allem. Da kommt ja gar nichts mehr raus, der ist ja leer. Naja. Es war aber auch eine große Nase. Wie soll denn ich zu meinem Menthol kommen? Der Helmut Schmidt hat die ganzen Menthol-Zigaretten auf, da kriegst du keine mehr, verstehst? Eine große Nase. Und du gibst mir den leeren Schnupftabak her. Also, glaubst du, ist ja meine Güte. Womit hab ich das verdient? Ja, jetzt schnaufst du, jetzt schnaufst du. Scheiße.